Aus Anlass des 72. Jahrestages der Befreiung Koreas stellte die Österreichische Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen mit der TVRK ins Internet den 8. Abschnitt Triumphale Rückkehr aus dem Kapitel 24 durch den gesamten nationalen Kampf gegen Japan, der Erinnerungen von Genossin Kim Il-sung mit dem Jahrhundert, im ersten Teil die Antijapanische Revolution Band 8, Fortsetzungsband.